Die Arbeiter, Bauern und Intellektuellen der DVRK haben den 1. Mai fröhlich verbracht. Die Künstler des staatlichen Folklore-Ensembles traten im Künstlertheater Ponghua und am Südtor auf dem Berg der Song auf und in den Theatern, Parken und Kulturparken in der Hauptstadt gab es Auftritte der zentralen Ensembles. Im Vergnügungspark Manjongde und dem Pyongyanger Zirkus bereiteten die Künstler des staatlichen Zirkusensembles mit bunten Akrobaten und Zauberkunststücken den werktätigen Jugendlichen, Studenten und Schülern, die den Festtag fröhlich verbrachten, große Freude. Auch die Künstler der Ensembles der Bezirke Nordhamgyong, Nord- und Südhanghae und der weiteren gratulierten durch ihre Auftritte in den Theatern, Kulturhäusern und Freilichttheatern den Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten herzlich. In den Fabriken, Werken und genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieben fanden verschiedene Veranstaltungen statt. Auch die Wissenschaftler und Techniker mehrerer Einheiten wie des Instituts für Maschinenbaukunde bei der Staatlichen Akademie der Wissenschaften feierten den 1. Mai bedeutungsvoll.